In der TVRK ist das Spiel der ersten Fußballliga der Frauen um den Preis Mangyongdae beendet. Dabei nahm der Sportclub Pyongyang den ersten Platz und der Sportclub Wolmido den zweiten Platz in der Gesamtwertung.